Die Mathematik, die geht da noch nicht auf. Also 500 Millionen Datensätze im Monat ist das, was Edward Snowden, soll man sagen, uns hat wissen lassen. Und dafür sitzt er nun im Exil in Russland. Wir haben erfahren, dass 2,5 Millionen Datensätze im Jahr durch die Auslandsaufklärung zustande kommen. Da bleiben ja 400 und sonst wie viele Millionen Datensätze, die noch nicht erklärt sind. Nein, wir haben vorhin auch wieder festgestellt, es gibt eine klare auch Kongruenz bei den Daten, die erhoben wurden im Wege der Auslandsaufklärung. Und was noch einfacher ist, noch nicht mal mathematisch, sondern auch logisch, die Daten, die in Bad Aiblingen vom BND erhoben werden und dann auch vermittelt werden an die NSA, sind eben Daten der Auslandsaufklärung ohne Bezug zu deutschen Staatsangehörigen. Insofern ist doch der Vorwurf, durch die Vermittlung dieser Daten seien Grundrechte in Deutschland betroffen, doch naheliegenderweise schon durch logische Abarbeitung falsch. Ja, meine Damen, meine Herren, ich begrüße es außerordentlich, dass wir so eine große Übereinstimmung darin haben, dass wir die Kontrolle der Nachrichtendienste deutlich verbessern müssen. Die FDP-Bundestagsfraktion hat bereits Anfang dieses Jahres einen entsprechenden Gesetzentwurf auch veröffentlicht und hat Verhandlungen auch mit allen Fraktionen gesucht. Leider haben wir dafür keine Mehrheit gefunden, weil insbesondere die Sozialdemokraten genau hier an der Stelle blockiert haben. Deswegen freut es mich sehr, dass insbesondere Herr Oppermann gesagt hat, dass er gerne hier eine deutliche Stärkung der parlamentarischen Kontrolle haben möchte. Wir brauchen einen ständigen Sonderermittler. Wir brauchen eine bessere rechtliche Möglichkeit, auch kontrollieren zu können. Und insofern, die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Und ich freue mich darüber, wenn wir ganz konkret dann diese Vorschläge auch dann verhandeln und zu einem schnellen Ergebnis führen können. Man muss dazu sagen, die Erkenntnisse daraus sind ja nicht nur aktuell, sondern basieren ja durchaus auch auf den Erkenntnissen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss. Wir haben an der Stelle, für uns ist wichtig, dass wir jetzt die Unterlagen bekommen, die uns das Kanzleramt bzw. auch die Ministerien versprochen haben. Diese Unterlagen werden wir gegenprüfen. Wir werden ganz konkret auch sehen, wie hier die entsprechenden die Situation einzuschätzen ist im Hinblick auf Prism und Tempora. Wir werden dann auch, und das ist auch ein Vorschlag der FDP-Bundestagsfraktion, sehr zügig auch nach der Wahl Kontakt zu den britischen und auch zu den amerikanischen Kontrollgremien suchen, um genau dieses auch mit im Gespräch mit den entsprechenden Nachrichtendienstkontrolleuren in den Parlamenten dort auch gegenprüfen zu können. Ich halte es für dringend nötig, dass die Zusammenarbeit der Kontrolleure in den Parlamenten deutlich besser wird, weshalb auch schon hier von unserer Seite eine Initiative kam, dass der Bundestagspräsident nach der Wahl zügig zu einer gemeinsamen Konferenz auch nach Berlin einlädt, um genau diese Standards für die gemeinsame Kontrolle der Nachrichtendienste unter befreundeten Partnern realisieren zu können. Und insofern hoffe ich mal sehr, dass wir da tatsächlich an der Stelle auch weiterkommen können. Das ist auch eines der wichtigeren Ergebnisse auch der heutigen Sitzung, dass da ein großer Konsens plötzlich da ist, hier auch stärker auf die weiteren Kontrolleure der anderen Parlamente zuzugehen.